Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Montagnacht, Freithemennacht, wie immer. Und ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anruf heute Nacht ist Franz. Und Franz ist, wie alt ist er? 50 Jahre. Guten Morgen. Richtig, 50 Jahre ist er. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Franz. Erstmal Glückwunsch an Team und an Sendung. Danke. Ich versuche das fast jede Nacht zu verfolgen. Ja. Meistens klappt es nicht. Gut, kommen wir zum Thema. Bitte, ja. Ich habe ein Problem mit meiner 14-jährigen Tochter, da ich in Erfahrung gebracht habe, dass sie mit einem wesentlich älteren Mann zusammen ist. Wie alt ist er? Genaues Alter weiß ich also nicht, aber nach dem, was ich ja bekommen habe, pendelt sich das Alter zwischen 28 und 32 ein. Oh, das ist natürlich ein enormer Altersunterschied. Richtig. Wie hast du es rausgekriegt? Ja, wie habe ich rausgekriegt? Teilweise über sie selber. Sie hat auf einmal andere Schuhe an, die sie hat für sie wohl mit ihm die Schuhe getauscht. Getauscht? Getauscht, ja. Sie lief mit seinen Schuhen rum, er mit ihren, und deswegen, da ich solche Schuhe bei ihr nicht kannte, und dann hatte sie zu meiner Frau gesagt, ja, sie wollte den mal mit nach Hause bringen, dass wir uns selber ein Bild von ihm machen sollten. Und dann hatte ich sie auch gefragt, wie alt ist er, und da meinte sie, sie hätte seinen Personalausweis mal gesehen und da stimmte was drin, ein Geburtsdatum von Oktober 1970. Wie hat sie ihn denn kennengelernt oder wo, weißt du das? Kann ich nicht sagen. Das muss irgendwo in der Clique sein, da wo sie wohnt. Läuft das Ganze schon eine Weile oder ist es relativ kurzfristig? Ja, was würde sagen, die Geschichte müsste so ungefähr vielleicht drei, vier Wochen laufen. Ja, und sie hat von sich aus gesagt, sie würde ihn gerne mal mitbringen? Richtig. Und wie hast du darauf reagiert? Tja, ich habe ihm gesagt, bring ihn mal mit. Er ist schneller vom Grundstück runter, als er raufgekommen ist. Also du hast ihr quasi gedroht, wenn du den mitbringst, richtig, dann... Richtig, ich bin also voll Ablehnung dagegen. Wie hat sie denn wiederum auf deine Ablehnung reagiert? Ja, sie stellt auf stur. Also sie macht zu. Gewissermaßen kann ich sie auch verstehen, aber... Ja, ist das ihr erster Freund? Weißt du das? Ja gut, so die Liebelei, die so eine, ich sag mal, Heranwachsende hat, da wird der eine oder andere Freund schon eher gewesen sein. Ne? Nur ich habe die Befürchtung bei ihr, dass er sie... Ich sag mal, als Betthäschen benutzt, sie ist Jungfrau und ist eine Erfahrung mehr und schön und das war's. Also, diese Befürchtung kann ich völlig nachvollziehen und die hätte ich an deiner Stelle auch. Und wäre auch sehr misstrauisch und erstmal sehr distanziert, wenn ich diese ganze Geschichte mir so vor Augen halte. Aber die Tatsache, dass sie vorgeschlagen hat, ich bringe den mal mit, Franz, da solltest du eigentlich anders reagieren und ehrlich sagen, okay, bring ihn mal mit. Ich will mir den mal angucken. Ja, und sei aber ist ja, Jürgen, die Sache ist ja nur die. Wir haben vorher schon immer so gefragt, ist da was, ist da was? Nein, da ist nichts, da ist nichts. Sie hat uns in der Beziehung an sich nach Strich und Faden belogen. Und erst als sie also wirklich rausgerichtet haben, dass wir es wussten, kam sie also mit der sogenannten Notlösung raus, ihr müsstet den mal kennenlernen. Nun gut, aber immerhin, sie kam damit raus. Weißt du, warum ich es sage? Ich sage es deshalb, weil, ich meine, wir erinnern uns ja auch noch, als wie wir waren mit 14, 15, dass die Verbote der Eltern in der Regel nichts nutzen. Man macht sich zu, man mauert sich ein und macht es trotzdem. Viel besser wäre ja, wenn du das Vertrauen deiner Tochter oder eurer Tochter gewinnen würdest und dass du mit ein oder dass ihr als Eltern mit einbezogen seid in das, was da gerade geschieht und du den einfach wirklich mal kennenlernst und dir persönlich ein Bild verwendest. Jürgen, wenn gehen wir mal von aus, sie hat den Personalausweis richtig gelesen, mal unter der Voraussetzung. Und der ist 32 Jahre, da muss sie nicht den Vorschlag machen, dann ist es für mich als Erwachsener und sagen wir mal, ich möchte jetzt also nicht prahlen, aufgrund der Lebenserfahrung hätte er den ersten Schritt machen müssen. Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Und würde mich noch skeptischer machen, was den Typ anbelangt. Also wirklich, aber, ich sag mal, wirklich ernst meinen würde. Hast du recht. Ich glaube. Hast du recht. Aber dennoch. Wir wohnen in demselben Ort. Wir sind Luftlinie, wohnen wir von ihm entfernt vielleicht, lass es 100 Meter sein. Gut, Franz, das ist jetzt eine Formsache. Nichtsdestotrotz solltest du dir die Chance, sage ich mal, nicht entgehen lassen, dass das Vertrauensverhältnis zu deiner Tochter wieder stärker wird und du sagst, okay, komm, bring ihn mal mit, wir trinken mal eine Tasse Kaffee zusammen. Und dann kannst du den Burschen mal auf den Zahn fühlen, was mit dem los ist. Und dann wiederum hättest du vielleicht hinterher ja auch noch besseres Argumentationsstoff für deine Tochter, wenn er dir nicht gefällt. So stocherst du ja völlig im Nebel und sie macht dicht, wenn du es nicht willst. Also ich finde, den ersten Schritt zu machen, setz dich mit dem auseinander. Lass den in dein Haus, in deine Wohnung kommen. Na, dann muss ich über meinen Schatten springen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber was bleibt dir anders übrig? Die Alternative ist, dass du schimpfst und einen großen Aufstand machst und das Mädel denkt, oh komm, ich mach doch, was ich will. Und dann hast du sie nämlich verloren. Das Wichtige ist ja, dass du sie einbindest in dich und dein Leben und deine Gedanken auch. Du musst über deinen Schatten springen, ja. Was ist, wenn er dieses Angebot nicht eingeht? Gut, muss man überlegen. Aber wenn sie das schon mal dann so... Dann bin ich genauso schlau wie vorher. Gut, das ist dann wieder eine neue Lage. Aber die Lage jetzt war ja, dass sie das sogar angeboten hat. Und das ist ja auch ein Signal deiner Tochter, finde ich, ein tolles Signal eigentlich, dass sie sagt, hier Papa, du sollst den auch mal kennenlernen. So Jürgen, ich kenne meine Tochter viel besser, zwangsläufig viel besser als du. Na klar, natürlich. Ja? Und das ist vielleicht ein Wunschgedanken von ihr, aber er würde diesen, obwohl ich ihn nicht kenne, dieses nie machen. So, dann sagst du Folgendes. Sie hat es jetzt schon mal vorgeschlagen. Jetzt sage ihr ganz ernsthaft, okay, ich habe es mir überlegt, ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Wir laden ihn mal zum Kaffee ein oder auf ein Glas Bier oder was weiß ich. So, und wenn dann nichts Positives kommt und sie irgendwann zu dir sagt, er will aber nicht, dann sagst du, ich möchte es aber. Du bist erst 14 Jahre alt, ich möchte den Freund meiner Tochter kennenlernen. Auch freundlich, aber du möchtest das ganz einfach. Wäre eine Möglichkeit, ja. Also ich würde da jetzt am Ball bleiben, um einfach die Nähe auch zu dem Mädchen zu halten. Ja, was anderes, weshalb ich ja noch anrufe, das, weißt du, was das Traurige an der ganzen Geschichte ist? Dass der Gesetzgeber da nichts machen kann. Ja, mit 14 weiß ich nicht genau. Nein, kann er nicht. Wenn sie 13 wäre. Oder ich könnte ihm nachweisen, da ist was gewesen, als sie 13 war. Ja. Vom Gesetzgeber wäre dann eine Maßnahme, ab 14 nicht mehr. Ja, deswegen musst du... Traurig. Also wenn, ja, es ist traurig. Wenn es denn so stimmt, musst du wirklich noch diplomatischer vorgehen, um den Einfluss weiter zu haben auf deine Tochter. Ich würde sagen, du machst das mal so. Mhm. Mich interessiert die Geschichte und wir würden gerne, oder ich würde gerne mit dir nochmal reden. Das heißt, wir rufen dich vielleicht in einer Woche oder in 2 Wochen nochmal an. Ja, warte mal auf, wir können das folgendermaßen machen. Ich bin ja fast jede Nacht auf Sendung. Also ich bin höre dich dann immer. Ja. Ich melde mich mal vom Freitag auf Samstag die Nacht wieder. Gut, und wenn du nicht durchkommst, versuchen wir es bei dir nochmal. Ja. Okay. Machen wir es so. Alles Gute. Telefon. Und wir sind gespannt. Wenn du mich zu deiner Psychologin verbinden könntest, ich könnte ihr meine Privatnummer geben. Gerne, dann machen wir das so. Ich möchte also jetzt nicht so offen. Natürlich, dann legst du bitte auf und die Psychologin, die Elke, ruft dich gleich an. Alles klar, Jürgen. Bis Ende der Woche. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 5678 111. Wir haben eine freie Themennacht. Morgen haben wir ein Thema. Und morgen heißt unser Thema, etwas Unfassbares ist passiert. Also etwas, womit man überhaupt nicht gerechnet hat. Wo man da steht und sagt, das kann nicht sein, das glaube ich nicht, das ist so grauenhaft oder so spektakulär schön oder es ist irgendwie so erschütternd, vielleicht dass es sinnlich gar nicht erfassbar ist, also dass es irgendwas Übersinnliches ist. Das ist unser Thema morgen. Etwas Unfassbares ist geschehen. Jetzt habe ich die Anke am Telefon. Anke ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Anke. Du klingst aber sehr leise. Ja, und auch ein bisschen wenig schlau zu sprechen. Um was geht's denn, Anke? Ja, ich habe eigentlich heute auch etwas Unfassbares erlebt. Oder den schlimmsten Tag in meinem Leben. Meine Mutter ist heute zwangseingewiesen worden. Und ich war dabei. Mhm. Was genau heißt zwangseingewiesen? Dass sie zwangsmäßig in die Psychiatrie eingeliefert wurde. Wer hat sie denn eingeliefert? Wer hat denn den Zwang ausgeübt? Ihr Arzt. Was für eine Krankheit hat sie? Sie ist ganz schwer depressiv und akut selbstmordgefährdet. Hm. Schon sehr lange? Schon sehr, sehr lange, ja. Hm. Und der Arzt hat bisher eben nichts gemacht und konnte jetzt den Zustand eben auch nicht mehr tragen. Hm. Wie ist denn das so formal? Kann der Arzt das alleine entscheiden? Ja. Oder musste er dich zu Rate ziehen? Nein. Nein, das kann der Arzt alleine entscheiden? Ja. Es ist so, dass es bis zum letzten Jahr so war, dass auch Verwandte oder ja Anverwandte eben eine Einweisung erwirken konnten. Und das ist jetzt seit diesem Jahr nicht mehr so. Das läuft nur über einen Arzt. Und dann eben auch alleine über den Arzt? Ja. Wobei ich mit ihm gestern gesprochen habe und letztendlich eben das für mich auch ein Wunsch von mir war. Das wollte ich jetzt fragen, ob du damit einverstanden bist oder ob du mit dem Arzt dich überworfen hast. Nee. Das nicht. Also der Zustand war nicht mehr tragbar so. Überhaupt nicht mehr. Hat sie alleine gelebt? Ja. Mhm. Wie oft hast du sie besucht? Seit 2 Jahren nicht mehr. Seit 2 Jahren nicht mehr? Nein. Warum nicht? Weil ich mich nicht aussaugen lassen konnte. Für meine Mutter war ich die Retterin. Mhm. Bist du Einzelkind? Nee. Ich habe noch eine Schwester, aber die hat immer ihr eigenes Ding gemacht und ich war irgendwie schon immer eigentlich so als Retterin auserkoren. Mhm. War seit Jahren nicht mehr Tochter, sondern Partnerin meiner Mutter. Mhm. Und habe dadurch eigentlich letztendlich gar nicht so ein eigenes Leben aufbauen können. Und dann hast du, verstehe, dann hast du vor 2 Jahren dicht gemacht und hast gesagt, ja, ich kann das nicht mehr. Nicht mehr, genau. Weil sie zu viel Energie von dir absorbiert hat. Genau. Und letztendlich aber ihr dadurch auch nicht geholfen werden konnte. Ich habe vorher alles andere versucht. Ne? Ich habe vorher versucht, alles Mögliche zu tun und das hat auch nicht gefruchtet. Und dann dachte ich, naja, vielleicht wenn sie dann so richtig tief runtergeht und so richtig in der Scheiße liegt, dann vielleicht macht sie was. Was hätte sie denn tun sollen, deiner Auffassung nach? Was hätte sie tun können? Eine Therapie anfangen. Das hat sie nicht getan. Das hat sie nicht getan. Sie hat also ganz alleine in ihrer Krankheit, in ihrer Finsternis gesessen und ist immer weiter abgesunken in die Depression. Ja. Genau. Lebt der Vater noch? Oder? Nee, das ist mit dem Tod meines Vaters dann so extrem geworden. Ne? Wie viele Jahre hat sie jetzt diese Krankheit insgesamt? Also ich kenne sie nicht anders als depressiv. Oh. Und wie lange ist der Vater tot? Der ist jetzt seit fast 8 Jahren tot. Das heißt also seit 8 Jahren ist es dann besonders schlimm geworden? Ganz massiv, ja. Mhm. Gab es denn Selbsttötungsversuche? Ich kann es dir nicht genau sagen, weil meine Mutter die Eigenschaft hat, dass sie mir nicht die Wahrheit sagt. Mhm. Weder im positiven noch im negativen Sinne. Mhm. Hat sie denn versucht, dich vielleicht in einer gewissen Weise auch zu erpressen? Ja, immer wieder. Wie hält man das als Tochter dann aus, wenn man merkt, die Mutter ist so schwer krank und ihr geht es so schlecht? Wohin hast du die Kraft genommen zu sagen, nein zu sagen? Ich besuche dich auch nicht mehr. Ich suche diese Kraft immer noch. Ich weiß nicht, woher ich sie nehmen kann. Mhm. Ich weiß nur, dass ich nicht mehr die Retterin sein kann. Hast du in den letzten 2 Jahren ein schlechtes Gewissen gehabt? Nein. Mhm. Habt ihr telefoniert miteinander? Wir haben jetzt seit 1 Jahr wieder telefonischen Kontakt. Sie hat dann auch immer gesagt, komm, bitte komm. Und ich konnte es einfach nicht. Ich konnte nicht kommen, weil ich eben einfach wusste, dann fängt sie wieder an zu saugen. Mhm. Was bedeutet denn dieses Saugen konkret? Was war das? Das ist so dieses meine Lebensenergie mir entziehen, mir immer wieder ein schlechtes Gewissen machen. Mir geht es nicht gut, ich bin krank. Bei ihr war wirklich ein Schnupfen eine ganz furchtbar schlimme Erkrankung. Mhm. Wenn sie erkältet war, hat sie eine Lungenentzündung gehabt oder Bronchitis, also das war schon das Mindeste. Mhm. Wenn ich dann aber da war, wenn ich gekommen bin, dann ging es ihr blendend. Mhm. Ich war kaum wieder weg, dann ging es ihr wieder schlecht. Mhm. Und dadurch hat sie immer wieder geschafft, mir auch ein schlechtes Gewissen einzureden. Ich könnte mich ja kümmern. Ja, und inwiefern hat sie dich erpresst? Ja, das im Grunde genommen, indem sie mir ein schlechtes Gewissen gemacht hat. Mhm. Also ist da kein Mitleid mehr da gewesen, sondern zum Schluss Zorn? Ich bin im Moment nur noch wütend auf sie. Immer noch, nach 2 Jahren? Akut jetzt auch wieder heute. Warum? Ich war bei dieser Zwangseinweisung dabei, ich wohne eigentlich über 100 Kilometer entfernt, bin extra hingefahren und vor mir stand eine Frau, die nicht mehr meine Mutter war. Auf der einen Seite war sie kalt wie ein Stein und auf der anderen Seite wie ein kleines Kind. Hat sie etwas zu dir gesagt? Ich ich bin reingekommen und dann sagte sie nur, ich bin doch nicht verrückt, ich will da nicht hin. Ich will da nicht hin, ich bin doch nicht verrückt. Mhm. Und dann habe ich angefangen, sie wirklich anzuschreien. Habe ich gesagt, du musst da hingehen. Mhm. Es führt kein Weg daran vorbei, du machst dich kaputt, du machst mich kaputt und ich mach das nicht mehr mit. Mhm. Und du wirst hier nicht gefragt. Ja. Hat sie sich dann im weiteren Verlauf der Aktion auch gewehrt, zur Wehr gesetzt? Wenn sie das getan hätte, damit habe ich gerechnet. Damit hätte ich besser umgehen können, als damit, wie sie sich verhalten hat. Mhm. Weil es war immer so dieses Hin- und Herschwanken zwischen dieser totalen Gefühlskälte und diesem kleinen Kind, was vor mir stand. Was letztendlich dann ja auslöste sicherlich, dass es dir dann doch auch wieder leid tat und du wieder ein schlechtes Gewissen bekamst. Weniger ein schlechtes Gewissen, als mir noch mehr Wut auf sie, dass sie das schon wieder mit mir macht. Mhm. Sie hat aber nicht irgend so einen Satz gesagt, du bist daran schuld, dass ich jetzt Nein. da das nicht. Mhm. Nee, das hat sie nicht gesagt. Aber schon, ja, also sie hat so bewusst mir kein schlechtes Gewissen eingeredet. So, jetzt ist sie, wie geht das eigentlich? Sind denn da irgendwelche große, starken Männer, die mit einer Zwangsjacke da stehen für den Notfall? Nee. Wie stellt man sich das vor? Kommt da ein normaler Krankenwagen oder? Also es ist so, dass der Amtsarzt kam mit dem Hausarzt meiner Mutter. Mhm. Eigentlich mit ihm verabredet war, dass wir uns treffen vorm Haus. Der Hausarzt dann aber das verbaselt hatte und mich da wirklich dann hat sitzen lassen. Ich stand dann nicht bei dem Haus von meiner Mutter, sondern ich habe den Arzt gesucht. Mhm. Dadurch war ich nicht da, als sie kam. Mhm. Und ich kam dann erst später dazu. Und da war dann der Hausarzt schon weg. Also die sind zusammengekommen, haben bei meiner Mutter klargemacht, passen wir auf, das geht so nicht. Da sind ja ganz normale Krankenpfleger dabei. Und nein, und erstmal war nur dieser Amtsarzt dann da. Ja. Und das war so ein sehr einfühlsamer Mensch, wie ich ihn so erlebt habe. Und der hat dann eben den Krankenwagen gerufen und dann kam ein Krankenwagen mit zwei Sanitätern und die haben sie dann mitgenommen. Mhm. Also nichts mit Zwangsjacke, nichts mit, was weiß ich, vollgepumpt oder vollgedröhnt. Wobei, das hätte ja vielleicht passieren können, wenn sie sich massiv gewehrt hätte. Ja, sicher. Das hätte, also, das hätte passieren können. Jetzt ist sie in eine Psychiatrie zwangseingewiesen worden. Ja. Weiß man schon, wie lange sie dort bleiben? Ja, bis morgen. Ach, nur ein Tag? Ja, was ist denn das für eine Einweisung? Ja. Ich dachte, sie würde jetzt eingewiesen, damit man ihr auch hilft und dass sie langzeittherapeutisch behandelt wird. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber es ist so, dass sie eben nur eine Depression hat und nur selbstmordgefährdet ist. Wie, morgen ist sie nicht mehr selbstmordgefährdet? Und natürlich ist sie das noch, aber damit gehört sie nicht in die Psychiatrie. Die Psychiatrie möchte nur Menschen, die psychotisch sind, die sie ruhig stellen können. Mhm. Diese Frau bedeutet Arbeit. Mhm. Das haben und die heute, diese Arbeit können die nicht leisten. Das haben die heute so schnell analysiert, diagnostiziert, dass es so ist und also entschieden, dass sie morgen wieder rauskommt. Ich habe heute Abend um 10 einen Anruf bekommen von dem Arzt, was ich auch für mich noch nicht einordnen kann. Also ich kann es irgendwo nicht verstehen, dass mich ein Arzt um 10 Uhr abends anruft. Naja, also und, würde in einer akuten Situation mein Hausarzt auch machen, ist doch eigentlich sehr nett, dass er das macht. Natürlich, also ich habe dann für mich damit gerechnet, als er sich meldete, dass meiner Mutter irgendetwas passiert ist, dass sie irgendwas gemacht hat. Und er sagte dann so, er hätte mit meiner Mutter gesprochen und sein Eindruck wäre eben, dass sie halt zwar eine Depression hätte, sicherlich auch selbstmordgefährdet wäre, aber sie sie nicht da behalten könnten, sie so einen guten Eindruck macht und das heißt sie also auf eigenen Wunsch morgen wieder entlassen Das heißt, die ganze Geschichte geht von morgen wieder von vorne, morgen von vorne wieder los. Sie ist dann wieder zu Hause und alles ist wie gehabt. Ich habe den Eindruck, Anke, dass du... Wir haben jetzt immer darüber gesprochen, dass deine Mutter eigentlich eine Therapie machen muss und sich selbst helfen lassen muss, dass du das auch musst. Ich muss das auch, ja. Dass du so geschädigt bist von all dem, was da passiert ist, von dem wir jetzt nur einen kleinen Ausriss haben erfahren können. Hast du dich schon mal therapeutisch irgendwie in fachkundige Hände gegeben? Ich arbeite selbst in der Therapie. Du bist Psychologin, oder was? Ich bin nicht Psychologin, aber ich arbeite in einer Beratungsstelle. Mhm. Dann bist du aber eigentlich ganz nah an der Quelle. Eigentlich ja. Mhm. Und dann müsste dir das eigentlich auch klar sein, dass du da gut Hilfe brauchen könntest. Ja, das brauche ich jetzt auch. Und warum fädelst du da nichts ein? Weil dieser Zustand jetzt so akut ist. Ich verstehe, das ist ja heute nochmal alles hoch aufgebrochen. Es war vorher für mich so, dass ich damit gut klargekommen bin. Mhm. Es wäre ja nicht so, dass ich noch nichts getan habe. Ja, ich glaube nicht, dass du gut damit klargekommen bist, was du mir gerade erzählt hast. Wie das so war in den letzten 2 Jahren, wie das davor war. Du bist ja voll gestopft mit Wut und Aggression und schlechtem Gewissen und Trauer und weiß ich was allem. Ich würde gerne, Anke, dass du ein paar Worte mit meiner Psychologin redest. Ja, das würde ich sehr gerne. Ist das okay? Ja. Das ist Elke heute Nacht. Mhm. Du legst auf und Elke ruft dich an. Alles klar. Und ich wünsche dir für dich alles Gute, von ganzem Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Daniel, 20 Jahre alt. Hallo Domian. Guten Morgen, Daniel. Und zwar, ich schaue mit Spannung auf ein Ereignis in der heutigen Nacht voraus. In der heutigen Nacht? Ja. Und zwar wird in der bekannten Cheops-Pyramide in Ägypten ja. ein kleiner Schacht geöffnet. So ist es. Hast du davon gehört? Aber natürlich. Ich glaube, das wird live im Fernsehen übertragen im ZDF ab 3.35 Uhr. Genau. Wisst ihr, was ich alles weiß. Ne? Ja, ja. Und zwar, ja, bei mir ist es eigentlich, ja, man kann sagen, ein berufliches Interesse. Inwiefern? Ich studiere Ägyptologie. Ägyptologie? Genau. Wie spannend. Ja, finde ich auch. Kurze Vorabfrage. Warum studiert ein junger Mensch Ägyptologie? Gute Frage. Ne? aus Perspektivlosigkeit, nein, das nicht. die nein. Achtung vor der Antike, ja. Die Bewunderung der alten Kulturen, die uns in vielen Dingen weit voraus waren. Ja. Ja, das, und es ist einfach ein spannendes Feld, bei dem man viele, ja. viele sehr interessante Entdeckungen machen kann. Glaube ich und kann ich nachvollziehen. So, jetzt haben wir da eine Riesenpyramide genau. in Ägypten. Genau. Und ein deutscher Forscher, soweit ich informiert bin, hat das entdeckt, ne? Dass da irgend so ein seltsamer Gang ist und eine Platte vor diesem Gang ist. Also man hatte, also es sind zwei Gänge, die nach Norden, nach Süden zeigen. Mhm. Und die hatte man schon, ich glaube, im frühen 20. Jahrhundert entdeckt. Ja. Aber der Rudolf Gantenbrink, das ist ein Ingenieur, ein deutscher Ingenieur. Ja. Der hat da mal einen kleinen Roboter reingeschickt. Ja. Und der ist dann da hochgefahren und nach 60 Metern kam auf einmal eine kleine Kalkplatte. So, und dieser kleine Roboter fährt da heute Nacht auch rein? Nein. Nee. Mittlerweile, also es gab dann Zoff mit der Regierung in Ägypten und, ja. Und diesem Forscher. Und er durfte also nicht mehr weiterforschen. Also das war dann 1992, als er diesen ja, Roboter reingeschickt hat. Das weiß ich. Nicht ja. genau dieser Roboter, aber es fährt ein kleiner Roboter heute da rein. Ja, genau. Ne? Und genau. er fährt ziemlich lange da rein, bis er dann nun mal da ist. Und der öffnet dann irgendwie diese Platte. Diese Platte wohl 9 cm dick ist, das hat man, also eine Kalkplatte, die hat man... Was ja für eine Pyramide nicht dick ist, ne? Nein. Ja. Und es wäre auch noch durchaus genug Platz für einen Raum, rein theoretisch, zwischen der äußeren Kante ja. der Pyramide und so. Jetzt bin ich hochgespannt, ich habe einen Fachmann namens Daniel am Telefon. Was prognostizierst du denn, was sich hinter dieser geheimnisvollen Platte befindet? Ein Schatz? Also, die Bundeslade? Eine Mumie? Ich persönlich denke, da ist einfach nichts. Nichts? Nichts. Ja, das ist ja nicht spannend. Obwohl andere sagen ja, da wären weltbewegende Beweise für Aliens dahinter. Oder also es gibt ja ganz verrückte Theorien, so Erich von Däniken und so. Kennst naja, du Namen, ne? ich wundere mich schon, dass das weltweit so aufgemotzt wird, diese ganze Aktion, dass ja. das Fernsehen das überträgt. Hältst du das für übertrieben? Auf jeden Fall, es wird in 141 Länder genau übertragen. Unglaublich. Also, und dann ist da nichts hinter, das ist aber eine Enttäuschung. Ja gut, es wird ja auch noch ein Sarg geöffnet, das muss man dazu sagen. Also dieser Zahi Hawass, das ist der leitende Archäologe in Ägypten, der ja. öffnet auch noch einen Sarg, der wohl neulich gefunden worden ist. Aber der steht woanders. Ich denke mal, dass wir den auch dahin transportiert haben irgendwie. Sag mal Daniel, weißt du, was ich ganz seltsam finde? Ja. Warum hat man... Diese ganzen Pyramiden, ist vielleicht eine doofe Frage jetzt, aber ich frag's als Laie. Wieso sind die eigentlich noch nicht absolut grunderforscht? Nach 100 oder 200 Jahren Forschungszeit mit all unseren technischen Hilfsmitteln, warum gibt es da immer irgendwelche Geheimnisse noch und dann ist da wieder ein Gang und so? Warum ist das noch nicht restlos geklärt alles? Zum einen liegt es daran, man muss ja sagen, es gibt ziemlich viele Pyramiden in Ägypten, also ja. Über 90. Mhm. Und die sind zum Teil in sehr schlechtem Zustand, sodass mhm. man sie nicht wirklich erforschen kann. Mhm. Ja, und zum Teil ist in dieser Sache war es so, dass sich die ägyptische Regierung dann auch ein bisschen quergestellt hat einfach. Also ich denke, man hätte es wirklich früher erforschen können. Mhm. Also du meinst, dass ja bürokratische Gründe auch sind, deswegen, dass noch nicht alles rundherum erforscht ist. Genau, und ja. Ich denke, für so ein Touristenland, wo die Pyramiden ja wirklich ein großer Tourismusfaktor sind, ja. muss man diese Spannung ja auch ein bisschen beibehalten. Das stimmt, oder? Das ist ein guter Gedanke. Es muss immer noch ein bisschen geheimnisvoll bleiben. Damit jeder, der da hingeht, das Gefühl hat, auch an diesem Geheimnis noch ein bisschen teilzuhaben, ne? Wenn genau, er da reinklettert. Genau. Was ist denn dein Traumberuf? Willst du irgendwann auch in diesen Pyramiden rumklettern und geheimnisvolle Gänge vielleicht suchen? Also ich will irgendwann meinen Doktor machen in der Ägyptologie, ja? hoffentlich, und dann, ja, genau sowas machen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Rahmen. Wirst du denn heute Nacht die ganze Nacht vorm Fernseher sitzen und dir das anschauen? Auf jeden Fall. Also ich denke mal, dass gleich noch ein paar Freunde von mir auf, vorbeischauen werden. Dann gibt's eine richtige Pyramiden-Session bei euch. Ja genau, ich habe so eine kleine Pyramiden-Torte hier. Kennst du die mit den Schokokamelen? Nee. Doch, kenne ich. Ja, klar, kenne ich. Ja. Also ihr lasst es euch richtig gut gehen. Ich habe gerade gesagt, um 3.35 Uhr fängt das an im ZDF. Genau. Dann dauert das eine Weile, bis dieser Roboter dahin gelangt ist und wahrscheinlich ihr die Platte aufgemacht ist. Wann glaubst du, um wie viel Uhr kann man dann nun endlich da reingucken? Das ZDF sagt um 4 Uhr. Um 4 Uhr schon? Ja. Ach so, das ist ja nicht schlecht. Auch sehr interessante Kommentatoren dabei, kann man nur empfehlen, diese Sendung. Ja. Michael Hase, ein Mathematiker, der die Pyramiden gründlich erforscht hat, ist dabei. Und die kennt jeder? Ursula Verhoeven, Professorin aus Mainz. Zwei wahnsinnig gute Leute. Na gut. Muss sich auf jeden Fall lohnt. Also, du hast uns hier scharf gemacht. Wahrscheinlich werden viele, ich werde auch gucken, was da zu sehen, was es da zu sehen gibt. Ja, super. Ne, Daniel? Okay, danke. Viel Spaß im Sound. Ja, dir auch. Danke, tschüss. Petra, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Petra. Ja, hallo, Domian. Guckst du dir das auch an nachher? Ja, dann werde ich wahrscheinlich schon schlafen. Ist schon dann, ist schon was später, 4 Uhr. Mhm. Oder wenn es sich verzögert, wird es vielleicht auch 4:30 oder? Na, man wird es ja morgen dann sehen. Man sieht es ja natürlich, klar. Um was geht's bei dir, Petra? Ja, mein Thema ist eigentlich, dass mein Verstand nicht über mein Herz siegen kann. Oh, der Verstand kann nicht über das Herz siegen. Mhm. Ich tippe, du bist unglücklich verliebt. Ja, also ich habe eigentlich eine unglückliche Beziehung hinter mir. Aha. Und bin immer noch in diesen Menschen verliebt. Ja, erzähl mal ein bisschen Hintergrund. Ja, es ist alles sehr kompliziert angefangen. Wie lange wart ihr zusammen? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Große Liebe? Die allergrößte Liebe. Die allergrößte Liebe. Ja, also ich denke halt, ich werde mein Leben lang lieben und dann niemals drüber hinwegkommen. Es ist zwar noch nicht lange her, jetzt 6 Wochen, aber... Ihr seid 6 Wochen getrennt. Mhm. Ja, wie kam es denn zu der Trennung? Ja, also im Endeffekt lief die Beziehung so, dass er mich eigentlich grundsätzlich immer provoziert hat. Und naja, es hätte zum einen die Technik gegeben zu sagen, gut, er ist wie ein kleines Kind, der testet halt seine Grenzen aus und wenn man nicht drauf reagiert, dann wird er sich das irgendwann abgewöhnen. Mhm. Aber ja, ich habe so gut es geht eigentlich versucht, aber es wurde halt immer weiter gebohrt. Also kann ich mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen. Er hat immer die ganzen 2,5 Jahre versucht, dich zu ärgern und zu provozieren. Nee, eben nicht. Also es gab natürlich auch Zeiten, wo wir einfach nur wunderbar glücklich waren. Sag mal konkreter, was er da gemacht hat. Wie hat er denn versucht, dich zu provozieren? Ja, indem er mich beleidigt hat zum Beispiel. Mhm. Also es gab solche Sachen, morgens hatten wir was vor, wollten in die Stadt gehen, ich habe mich geduscht, dann kommt er ins Badezimmer, sagt, dann bist du fertig. Ich meine, wenn ich mal noch nackt unter der Dusche steht, dann kann man noch nicht fertig sein. Mhm. So. Und dann ein paar Minuten später ging das los, war ich jetzt gerade mich dann am Haare föhnen, dann kam er rein, oh, bist du fertig. Und das ist ja noch eher normal. Das machen ja viele Männer bei Frauen oder auch umgekehrt. Ja, irgendwie auf eine Art und Weise denke ich halt schon, aber irgendwie, ich kann das auch nicht erklären. Also zwischendurch hat er dann halt einfach solche Ausraster gekriegt, dass er mich halt als Schlampe oder Fotze beschimpft hat und... Mhm, mh. 2,5 Jahre zusammen. Wenn du so eine Zahl nennen solltest von diesen 2,5 Jahren, wie viele Monate war die Zeit wirklich glücklich? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich meine Freunde höre, dann sagen die, du hast sie total verändert, du hast eigentlich 2,5 Jahre lang nur geweint. Mhm. Aber 2,5 Jahre geweint, das heißt, das geht wahrscheinlich doch weit über das hinaus, was du gerade erzählt hast. Dass er nur dich mal ein bisschen gedrängelt hat im Badezimmer, sondern dass er dir wirklich zugesetzt hat. Und wenn er dich als Schlampe und das berühmte V-Wort benutzt hat für dich, ist das natürlich auch sehr schlimm und sehr schmerzlich. Wie kam es denn jetzt zu der Trennung vor 6 Wochen? Hast du das gesagt? Ich kann nicht mehr. Ja, also wir hatten vor, gemeinsam umzuziehen. Also richtige Zukunftsplanung mit Wohnung und auf jeden Fall. Und hat mir dann halt vorher schon gesagt, dass wenn das so weitergeht, dass das ja auch irgendwie keinen Sinn hat. Also dass er dann auch nicht der Vater meiner Kinder sein könnte, weil wenn das so ablaufen würde, das geht ja nicht. Hat er gesagt? Nein, das habe ich mir selber gesagt und habe dann halt, also er hatte auch andere Schwierigkeiten. Anfänglich hat er seinen Führerschein verloren, weil er getrunken hat. Mhm. Sag jetzt mal, also, von wem ging die Beziehung, von wem ging es aus zu sagen, nein, wir trennen uns? Ich, von mir. Von dir. Weil du gesagt hast, irgendwie, ich kann nicht mehr. Ich bin so belastet oder so verletzt von diesem Mann, obwohl ich ihn sehr liebe, ich kann nicht mehr. Ja, so direkt kann man das auch nicht sagen. Also es ist so richtig zum Eklat gekommen. Ich wollte eigentlich nur ein paar Tage haben, bis er mal vielleicht drüber nachdenkt, ja, was er an mir hat. Mhm. Und es ist aber im Endeffekt so geendet, ja, wie kann man das erklären? Also mit Polizei und Tohuwabohu in meiner Wohnung und ich meine, es gab danach dann noch eine Woche, weil er direkt, also nach diesen, also er wurde von der Polizei mit Handschellen aus meiner Wohnung, er wollte nicht ohne Handschellen gehen. Hat er dich geschlagen auch? Er hat mich früher mal geschlagen. Und ach, das hat er auch getan. Ja. Aber bei dieser Auseinandersetzung nicht. Nee, der hatte mich nur geschubbt und mir halt so eine Angst eingejagt, dass ich mich im Badezimmer eingeschlossen habe und dann halt mit meiner Mutter telefoniert habe und sie hat ihn dann auch im Hintergrund gehört und sagte, dann hört sich an wie Freddy Krüger und... Er hat randaliert. Ja, sie wird jetzt die Polizei rufen, das ging aber von ihrer Heimatstadt aus nicht. Dann hat sie meine Freundin angerufen und... So Petra, jetzt habe ich verstanden, dass da richtig Horror abgegangen ist. Ja. Und dass es dir in diesen 2,5 Jahren verdammt dreckig gegangen ist. Dass du viel geweint hast, dass du viel verletzt worden bist, dass du sogar geschlagen worden bist. Sogar mehrfach. Ja, hast du ja, also, ja, einmal richtig schlimm und 2 Ohrfeigen in den letzten 3 Monaten. Ja. So, jetzt hast du gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, mein Verstand kann sich nicht gegen das Herz durchsetzen. Der Verstand sagt, Gott sei Dank, ich bin weg von dem Kerl. Und das Herz sagt, ich will aber wieder zu dem, weil ich den noch liebe. Ist es so? Ja, ich glaube halt einfach, dass ihm bestimmte Dinge fehlen. Dass ihm, wenn er darüber nachdenken würde, dann Moment. Dass ihm bestimmte Dinge fehlen? Ja, also... Das kann dir doch egal sein, ob ihm bestimmte Dinge fehlen. Es geht doch um dich. Was fehlt dir denn an diesem Mann, den du so negativ beschrieben hast? Also, mir fehlt ein bisschen, dass er überhaupt mitfühlend ist. Rücksichtnahme. Aber da hast du aber nicht viel gerade von erzählt. Und wenn ich als Frau von einem Mann 3-mal geschlagen werde in einer Beziehung, die gar nicht so lange währt, kann man da von Rücksichtnahme und Mitfühlen reden? Ja, nee, das meine ich ja, dass ihm das fehlt. Weil... Nein, ich habe dich gefragt, was vermisst du denn jetzt? Er ist weg. Was vermisst du denn? Sag mir eine positive Eigenschaft, die du gerne um dich herum hättest, in Gestalt dieses Mannes. Ja, dass wir zusammen gelacht haben. Also er hat meinen Humor mitgehabt. Ich war überhaupt nicht mehr unruhig. Also früher hatte ich immer das Gefühl, ich bin auf der Suche, wenn ich bei ihm war, weil ich einfach nur... Ja, aber deine Freunde sagen, dass du nur geweint hast, 2,5 Jahre. Ja, weil sie mich auch so kaum zu Gesicht bekommen haben, außer wenn ich dann alleine gewesen bin. Aber du gestehst auch ein, oder du sagst auch ganz offen, es ist sehr viel Schlimmes passiert in den 2,5 Jahren. Ja, weil ich irgendwie... Ne, das sagst du. Und gerade meine Frage, wie viele Monate wart ihr glücklich, hast du gar nicht richtig beantworten können. Offensichtlich waren das nicht viele Monate oder viele Wochen. Ja, im Grunde genommen auf eine Art und Weise war ich die ganze Zeit auch glücklich. Weil ich immer irgendwie die Fehler bei mir auch mitgesucht habe und ja, auch vielleicht versucht war das habe, aber, daran zu ändern. Ja, aber vielleicht ist das auch genau der Fehler, Petra. Ja. Und die Tatsache, dass du es, selbst wo du jetzt so zerrissen bist und irgendwie so labil, dass du es dennoch entschieden quasi hast, dass ihr euch trennt, zeigt ja, wie stark dein Gefühl schon in Mitleidenschaft gezogen war und wie fertig du warst, dass du einfach nicht mehr konntest. Und ich glaube, dass in solchen Situationen, da ist man erstmal traurig und das ist Liebeskummer oder wie man es auch nennen mag. Aber ich glaube, dass eines einem immer helfen kann, indem man, gut, du sagst, es gab auch gute Seiten, aber du musst dich dann disziplinieren und auch all die schlechten Dinge und Vorkommnisse dir richtig vor Augen halten. Man neigt dazu, die schlimmen oder unangenehmen Sachen einfach wegzuschieben und das irgendwie zu verherrlichen, zu glorifizieren. Das darfst du nicht machen. Du musst die anderen Sachen, die schlechten Sachen dir immer wieder in den Kopf holen und einprägen. Ich glaube, dass einem das hilft, dann auch weiter auf Abstand zu gehen von einem solchen Menschen. Ja, die Sache ist ja die, dass er gesagt hat, er so, nach dieser Polizeiaktion war da noch eine Woche, wo er halt gesagt hat, ich werde alles für dich tun und... Sprüche. Wo ich mit ihm dann auch beim Arzt gewesen bin, weil ich gesagt habe, du musst irgendeinen psychischen Schaden haben, weil wenn man jemanden liebt, dann tut man jemandem das nicht an. Und die Psychologin hat dann halt auch gesagt, er hätte irgendwie eine Impulsaffektstörung oder was. Sag Petra, lass mich unterbrechen. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass du so eine Mutter-Theresa-Typ bist. Ja. Ne? Dass du immer bei dir die Schuld siehst, dass du dann für ihn das machst und gehst mit ihm zum Psychologen und vergiss es doch einfach mal. Ich kann es nicht vergessen. Nein, du sollst es auch nicht vergessen. Das ist natürlich erst nur so eine Floskel gewesen. Sondern mach es so, wie ich es gerade gesagt habe. Ja, aber wenn man so sieht, ich meine, wenn Menschen 20, 30 Jahre lang verheiratet sind, da ist auch nicht immer alles gut gelaufen. Da gab es auch Streitigkeiten. Ja, das ist jetzt ein allgemeiner Platz. Guck du dir an, was konkret in deinem Leben in diesen 2 Jahren passiert ist, an negativen Sachen, und bewerte das. Und versuche dich, ich habe auch den Eindruck, dass du dich da sehr reinsteigerst im Moment. Sehr reinsteigerst. Und dass du auch. Ja, aber gegen Gefühle kann man auch etwas angehen. Man liegt nicht da und hat ein Gefühl und ist wirklich übermannt von einem Gefühl. Man muss halt auch dann ein bisschen dagegen steuern, sonst wird man ja irre daran. Ja, ich versuche ja alles. Also ich habe mich hier komplett, ich habe eine neue Wohnung, ich habe sogar 2 Jobs. Ich versuche so gut es geht, mich abzulenken. Das ist auch gut. Das mache Musik, auch gut. Aber ja. Es ist trotzdem. Ja, dann nimm es einfach hin. Es ist ja noch relativ frisch, dass es immer wieder aufbricht und dass es schwer ist. Aber hab einfach im Auge den Wunsch und das Wollen auch, davon wegzukommen. Und eben mit dem Rezept, dass du die negativen Seiten dir vor Augen führst. Ich weiß da sonst nichts zu sagen, Petra. Ich habe schon beim Arzt gefragt, ob es nicht irgendein Mittel gibt, dass man das Gefühl einfach abtötet. Nee. Ja, das gibt's leider nicht. Ich hoffe, dass es ja in weiteren 6 Wochen wirklich besser geht. Es ist ja noch frisch. Nach 3 Jahren noch. Nein, das wird nicht so sein. Nein, das wird nicht so sein. Das ist ein mieser Kerl auch gewesen, wie du den beschrieben hast. Und den musst du auch irgendwie als miesen Kerl lernen, für dich zu sehen. Das ist es, glaube ich. Ja, ich denke irgendwie nicht, dass ich sehe nie das schlechte Menschen. Ich doch, bei dem kannst du. Naja, aber nach dem, was passiert ist, kannst du bei dem ruhig das Negative sehen, weil das einfach dir hilft, von dem wegzukommen. Okay. Liebe Petra. Von Herzen alles Gute. Vielen Dank. Und viel Kraft. Auf Wiederhören. 1.37 Uhr und 35 Sekunden, eine kleine Pause. Nur 38, 15 Sekunden. Radio 1 Live ist hier und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht. Freie Themennacht heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Morgen haben wir ein festes Thema und morgen heißt das Thema, etwas Unfassbares ist passiert. Und wenn ihr im Hintergrund jetzt irgendetwas hört. Ich habe das Fenster hier auf und da fährt ein Zug im Hintergrund. Das ist nichts Unfassbares, sondern ein profaner Güterzug. Also morgen heißt das Thema, etwas Unfassbares ist passiert. Heute könnt ihr mich zu jedem Thema anrufen, wenn ihr das hier gerne mit mir reden wollt. 0800 5678 111. Kai Uwe, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen ist Kai Uwe. Kai Uwe, um was geht's denn? Ja, meine Freundin, kann man so sagen, das ist eine ganz schlimme eigentlich. Ist eine ganz schlimme? Na, ich bin mit ihr jetzt 4 Jahre zusammen. Ja. Und wir haben auch ein Kind, das ist der Punktus Knaxus zwischen uns beiden eigentlich. Wie alt ist denn das Kind? Ja, es ist jetzt 1 Jahr alt. Und warum ist das ein Streitpunkt zwischen euch beiden? Ja, weil meine Frau, also kann man eigentlich schon sagen, die ist niemals satt. Die ist niemals satt? Ja, wir beide, also meine Frau, also... Reden wir jetzt über Sex, oder was? Ja, also in öffentlichen Plätzen liebt sie es, Sex zu haben, in einer Gruppe sozusagen. Mhm. Also jetzt verstehe ich das jetzt. Sie ist eine ganz schlimme, weil sie immer zu Sex haben will, oder wie? Ja, sie ist eine Nymphomanin, kann man eigentlich sagen. Und was hat das Kind jetzt damit zu tun? Ja, also unsere Bezi, die ging eigentlich auseinander, weil, also wir... Was ging auseinander? Eure Bezi? Eure Beziehung, ja. Oder was? Ja, Bezi, sagt man ja so schön in Hamburg, ja? Ja, in Köln nicht so, deswegen frage ich nach. Egal, aber jetzt haben wir es ja verstanden. In Köln sind ja eh fast alle schwul. Fast alle, ja. Aber die könnten das ja vielleicht auch so sagen. Ja, das ist ja auch nicht so Sache. Eher nicht, nee. Um meine Freundin. Und ja, nachdem wir halt ein paar Tage zusammen waren, da fing es an, nicht an, hat sie sich so geoutet von mir. Mhm. Und sie ist in einer festen, ich nenne das mal Theatergruppe, also die haben früher mal Schauspiele veranstaltet und mhm. in öffentlichen Parkanlagen und etc. Weißt du, also Kai-Uwe, weißt du was? Bitte? Ich glaube, dass diese ganze Aktion, die wir gerade hier machen, dass es auch eher so ein kleines Schauspiel ist. Ich nehme dir das nicht ab. Wieso das denn nicht? Und deshalb werde ich dieses Gespräch jetzt mal beenden. Wenn ich dir Unrecht tue, entschuldige ich mich, aber ich glaube dir das nicht. Und ich sage mal Tschüss, ne? Jetzt geht's weiter mit, frage ich mal in die Regie, mit Anna. Anna ist 32 Jahre alt. Habt ihr dem das geglaubt? Ich glaube, ihr habt das auch nicht geglaubt. Anna, grüße dich. Hallo. Hallo Anna, was geht's bei dir? Ja, worum geht's bei mir? Internet und ich habe meine Ehe eigentlich dadurch kaputt gemacht. Mhm. Inwiefern? Bist du chatsüchtig oder internetsüchtig oder was ist passiert? Ja, ich sag mal, für die Zeit würde ich ganz einfach sagen, so ja. War ich also süchtig. Mhm. Ich habe das nicht so richtig verstanden. Hast du gechattet auch oder bist du so im Internet rumgesurft nur? Nein, ich habe also gechattet und habe da eben halt eine Menge Leute kennengelernt. Mhm. Und ja, habe mich da eigentlich sehr wohl gefühlt. Und das war für mich was, wo ich zum Beispiel meinte, so, ich muss da jeden Tag rein. Ja, und du sagst, deshalb ist die Ehe kaputt gegangen. Die Ehe ist das, ja, okay. Ich würde mal sagen, vielleicht noch mit Hintergründen, aber wenn man jetzt meinen Mann fragen würde. Wie lange warst du denn verheiratet? Wir sind im Oktober werden wir 10 Jahre verheiratet. Und wie lange seid ihr jetzt getrennt schon? Oder seit wann ist es jetzt mehr oder weniger kaputt? Ja, also ich denke mal seit Mai. Mhm. Liegt es daran, dass du schlichtweg zu viel Zeit am Computer verbracht hast und dadurch deinen Mann vernachlässigt hast? Ich müsste da weiter ausholen, um dir das zu erklären. Ich sag mal so, ich habe einen Mann kennengelernt, ich war jung, wir waren beide jung. Mhm. So, dann wir kannten uns, was weiß ich, sagen wir mal so 3 Monate oder was, und dann bin ich schwanger geworden. Mhm. Kriegte meinen ersten Sohn mhm. und dann kriegte ich immer von meinem Mann, ich habe also mein Mann ist damals abgehauen, weil er ist Italiener. Mhm. Und er ist ganz einfach abgehauen mhm. und dann war es dann so gewesen, dass er der Meinung war, ich habe es drauf angelegt so. Und dann habe ich ihn natürlich auch angerufen, belabert und was weiß ich nicht an und dann ist er trotzdem zurückgekommen. Aber ich denke immer noch aus freien Stücken, weil mhm. am Telefon belabern, man kann die Leute belabern, mhm. aber... Okay, wir machen mal nicht so einen ganz weiten Ausholer. Nein, okay. Meine Frage war ja gerade, hast du zu viel Zeit verbracht in den letzten Jahren vor dem PC? Nein, nicht in den letzten Jahren. Wir haben ja erst den Computer gekauft im Dezember. Ach, im Dezember erst? Im letzten Jahres. Im Dezember erst. Und im Mai diesen Jahres ist es schon kaputt gegangen. Ja. Wie viele Stunden hast du denn jetzt in den letzten Monaten, sagen wir dann nicht Jahren, so am Tag? Ich kann es dir jetzt an Tage nennen. Also es ist also schon so weit passiert, dass man sagen kann, so, ich war, ja... Okay, ich sag mal, krass gesehen, 24 Stunden drin. 24 Stunden? Du hast ein Kind, du hast einen Haushalt. Ich habe meine Arbeitsstelle dadurch verloren. Aha. Was hast du gearbeitet? Was hast du gearbeitet? Ich habe meinen Mann verloren, ich habe meine Kinder verloren. Was hast du gearbeitet, Anna? Ja. Nee, was du gearbeitet hast. Ich war so auf 36 Mark. Ja, Basis. So ein Job. Wie viele Kinder hast du? Zwei. Und ihr habt den Rechner im Dezember gekauft. Und ja. Ging das so sofort schlagartig bei dir los, dass du stundenlang hinterher dann 24 Stunden vorgesessen hast? Oder? Ja, mir wurde dann Internet eingerichtet. Mhm. Ja, und dann bin ich ganz einfach so, ja, und ich war eigentlich auch immer so diejenige, die drauf gestanden hat, nur da dran zu sein. Ich war also auch die Einzige, die da dran war. Das heißt, du hast dann irgendwann angefangen, deinen Job zu schwänzen, bist nicht mehr hingegangen? Nein, ich habe also Nächte verbracht für den Computer und am nächsten Tag war ich zu kaputt dafür. Und dann bist du rausgeflogen irgendwann? Ja, nicht rausgeflogen, sondern auf beiderseitigem Einverständnis. Gut. Aber du hast zwei Kinder, wie alt sind die Kinder? der Große wird 13 und der Kleine wird 10. So, da gibt's ja eine ganze Menge zu tun. Du hast dann auch den Haushalt vernachlässigt. Jawohl. Hast die Kinder vernachlässigt. Jawohl. Es wurde nicht geputzt, es wurde nicht gekocht, es wird gar nichts gemacht. Weil Mama vor dem Ding sitzt. Ich sag mal, ich habe gekocht und ich habe auch teilweise noch Putzen übernommen, aber ich sag mal, man hat mehr vernachlässigt als alles andere. Ne? Mhm. Ich habe also alles vernachlässigt. Ich habe Rechnungen bezahlen vernachlässigt. Ja. Aber wenn man so viele Stunden, wenn man quasi die ganze Zeit, während man wach ist, an diesem Ding sitzt, ja. Was in Gottes Namen hast du denn da immer gemacht? So viel kann man gar nicht rumsurfen. Ja, kann man schon, aber ist es nicht irgendwann dann auch langweilig? Ja, aber stopp, du musst das mal so sehen, Domian. Es ist ganz einfach so, ich bin 13 Jahre lang immer eine gute Ehefrau gewesen. Mhm. Ich habe also meinen Mann immer versucht, eine gute Ehefrau zu sein. Mhm. Das heißt also, ich habe immer versucht, auch mein Familienleben. Ich komme selber aus nicht sehr guten Familienverhältnissen. Mhm. Und habe eigentlich mir immer gesagt, so, du machst es dir besser. Mhm. Ich habe auch mein Leben soweit gut gemeistert, auch mit meinem Mann, auch ich sag mal mit dem ganzen Streit. So, und dann dachtest du, ich war jetzt so lange eine gute Ehefrau, nun will ich auch mal mein eigenes Leben haben. Nein, du kannst nicht ganz einfach, nein, ich denke mal, es hat nichts damit zu tun, dass du ganz einfach gedacht hast, so, das ist jetzt, du willst ganz einfach mal ein anderes Leben haben. Sondern ganz einfach, es ist passiert. Ich sag mal so, Naja, sowas passiert ja auch nicht ohne Grund, ne? Ich glaube, der sicher ist ein großer Grund, dass du vorher schon sehr unzufrieden und unglücklich in deiner Ehe warst. Kann das sein? Ich kann aber gern, es kann irgendwo sein. Aber im Grunde genommen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich einen super Ehemann gehabt. Hm? Ich habe zwei wunderbare Kinder. Wo sind denn jetzt Ehemann und Kinder? Die wohnen jetzt in seiner Wohnung. Mhm. Und du wohnst alleine? Mhm. Es gab großen Streit, auch großen Ärger? Ja, es ist also so weit gegangen, dass ich zum Beispiel mit dem Messer auf meinen Mann losgegangen bin. Mhm. Mhm. Jetzt wohnst du allein. Hast du jetzt immer noch einen PC? Ich habe den PC, aber ich habe keinen Anschluss mehr. Ja. Und wie, was machst du jetzt den ganzen Tag? Ja, zu Hause rumhängen. Mhm. Ja, und eigentlich immer mal über die ganze Scheiße nachdenken, was ich so gemacht habe. Mhm. Neuen Job ist nicht in Aussicht? Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe so viele schleifen lassen. Ich habe mich also um nichts gekümmert. Ich war also wirklich nur Internet. Ja, das habe ich schon verstanden. Und du hängst jetzt völlig ab im Moment. Von allem. Ich glaube, Anna, dass du eine ganze Menge mit dir machen musst. Das heißt? Das heißt, dass du musst zu einem Arzt oder musst zu einem Psychologen gehen. Weil ich glaube, dass ganz viel da bei dir in der Seele nicht in Ordnung ist. Und da muss ein Fachmann ran. Ich bin ganz sicher. Und dann hast du vielleicht auch die Chance, dass es wieder ein eher normales Verhältnis gibt zu den Kindern, dass sich das vielleicht auch zumindest auf freundschaftlicher Basis normalisiert zu deinem Ehemann. Aber da ist ja alles zusammengebrochen bei dir. Und wenn du 24 Stunden, jetzt übertrieben ausgedrückt, vor dem Ding sitzt und alles schleifen lässt, ist das ja ein Ausdruck, dass mit deinen Gefühlen wirklich was nicht in Ordnung ist. Und das musst du mit einem fachkundigen Menschen rauskriegen, was da los ist. Und es ist ja auch kein Zustand, dass du jetzt dann in der Wohnung abhängst, als junge Frau und gar nichts mehr machst und wahrscheinlich immer schlechter drauf kommst auch und dir Vorwürfe machst und weiß ich was. Ist so, ne? Ja. Ja. So, deshalb werde ich dich jetzt gleich mal an meine Psychologin verweisen. Okay. Und mit der Elke wirst du beraten, was zu tun ist, zu welcher Beratungsstelle du zum Beispiel zuerst mal gehst. Du musst jetzt was machen, du musst es selbst in die Hand nehmen. Du musst dein... Moment, es ist ja nicht so, dass ich jetzt nichts mache. Weil seitdem er mir am Sonntag die Kinder nicht mehr gebracht hat, habe ich ja natürlich dann auch was unternommen. Was hast du denn unternommen? Da ist dann jemand, der sitzt eben halt in einem Haus und der hat mir sehr gut geholfen, der hat mir Termine geholt, zum Beispiel bin ich so am Anwalt gegangen. Seitdem weil ich immer irgendwo gedacht habe. Das ist noch eine andere Sache mit dem Anwalt. Ich sage jetzt, dass du erstmal dir, deiner Seele helfen musst. Was mit dir, dass du deine Gefühle in Ordnung kriegst. Ja, aber mein Mann, der macht mir meine Kinder mal nicht. Ja, darum geht's. Ja. Nein. Es geht jetzt gar nicht um den Mann. Es geht darum, dass du Ordnung in deinen. Aber meine Kinder. Ich verliere meine Wohnung. Ich bin dabei, meine Wohnung zu verlieren. Ja, und weißt du, warum du deine Wohnung verlierst? Ja. Weil du keine Ordnung in deinem Gefühlsleben hast, Anna. Und dabei wird ja ein Psychologe dein Arzt helfen und die entsprechende Beratungsstelle werden wir dir jetzt geben. Du legst bitte auf und die Elke ruft dich gleich an. Okay? Ja, alles klar. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Silvia, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Silvia. Ja, hier bin ich. Ja, da bist du, das ist schön. Um was geht's denn? Ja, Alkohol. Alkohol. Bei dir? Ja, bei mir. Du bist Alkoholikerin? Ja. Suche Hilfe und finde keine. Seit wann bist du Alkoholikerin? Seitdem ich es erkenne, 3-4 Jahre. Mhm. Wie viel trinkst du am Tag? Ich trinke nicht jeden Tag. Ich kann auch ohne Trinken leben, 10 Tage. Aber weil ich ja zwischendurch arbeiten muss. Ja, aber es kommen dann immer wieder so ja, richtige genau. Eskapaden. Ja, und die sind jetzt wieder gerade da. Bist du gerade in diesem Moment auch etwas angetrunken? Ja, ich habe getrunken. Aber wir können noch klar reden miteinander. Ich kann sehr klar reden. Ja? Ja. Wenn du dann trinkst, wie viel trinkst du? Muss ich das beschreiben? Ja, ich bitte darum. Ich muss mal ein Bild machen. Wie du schon sagst, Alkoholiker gibt es so viele Facetten von Alkoholismus. Ja, viele, viele, stimmt. Ich habe auch schon gelernt, wie viele es gibt. Ich habe es auch in der Familie erlebt. Also ich habe jetzt ungefähr so eine halbe Flasche getrunken, aber ich trinke keinen Wein, ich trinke Cognac. Halbe Flasche Cognac? Ja. Und wird der Rest auch noch geleert heute Nacht? Weiß ich nicht, wie ich drauf bin. Könnte aber passieren. Könnte passieren, mhm. Muss aber nicht. Mhm. Kann mich dann auch schlafen legen. Mhm. Ja, und das Schlimme ist jetzt eigentlich mein Problem. Ich hatte mir eigentlich geschworen, nach dem dritten Mal gehst du. Ich lebe seit 14 Jahren in einer Beziehung. Mhm. Und er hat mich jetzt am Samstag zum 5. Mal geschlagen. Mhm. Das kommt dazu dann noch. Ja, ja. Das heißt, du hast ein Alkoholproblem? Mhm. Und du hast einen Partner, der gewalttätig ist gegen dich? Ja. Wo eigentlich die Liebe erloschen ist, kann man das so sagen? Nein, nein. Nein. Die Liebe meines Lebens. Von deiner Seite aus ist die Liebe noch da. Ja. Trotz. Und von seiner auch. Aber er schlägt dich. Ja. Wie oft kommt das vor? Also es war jetzt, warte mal, im Oktober das letzte Mal und jetzt wieder. Und in den Jahren, wie oft ist das vorgekommen? Einmal. Mhm. Einmal im Jahr vielleicht. Ach, einmal im Jahr. Also ja, vielleicht. 14, 15, 16 Mal ist es schon passiert. Nee, 5 Mal. War jetzt das 5. Mal. Hast du nicht gesagt, dass ihr 14 Jahre zusammen seid? Ja, wir leben 14 Jahre zusammen, ja, stimmt. Mhm. Das 5. Mal gestanden. Ich hatte mir eigentlich geschworen, nach dem 3. Mal gehe ich jetzt endlich. Wie kann man denn eigentlich sagen, Silvia, dass ich werde nicht müde, immer wieder diese Frage an Frauen zu stellen. Ja. Wie kann man sagen, das ist die Liebe meines Lebens und man lässt sich von dem schlagen? Ich weiß nicht. Wie kann man einen Menschen lieben, der einen schlägt? Warum vergibt man das? Warum vergibt Frau das? Ich weiß es nicht. Warum? Ich habe ja vorhin auch zugehört. Warum? Ich sehe ja ziemlich oft durch meinen Job deine Sendung. Mhm. Und ich gucke mir da viel ab und dann stelle ich mich hin, ey, was hast du von Xenes Problem, ja? Ich würde das nicht so nennen. Das, was du gerade geschildert hast, ist beileibe kein kleines Problem. Ja. Hat er sich denn dafür entschuldigt? Oh ja, ja, ja. Ist das bei ihm auch im Alkoholeffekt passiert? Ja, ja. Ja. Und das passiert nur, wenn ein bestimmter Kumpel bei ihm ist. Mhm. Und auch immer nur mit Alkohol? Ja. Mhm. Hat er denn auch ein Alkoholproblem? Eigentlich nicht. Mhm. Aber ich sehe es jetzt auch schon als Problem an. Weißt du, wenn dieser Mann das mit seiner Liebe zu dir ernst meinen würde, dann müsste er eigentlich sagen, es tut mir ungeheuer leid, dass mir das passiert ist. Und als Beweis dafür, dass ich es ernst meine, werde ich ab sofort keinen Tropfen Alkohol mehr trinken. Ich habe es schon versucht. Ich habe schon vor Jahren, als ich das Problem erkannt habe, habe ich gesagt, weil wir immer viel zu Kumpels gegangen sind, habe ich gesagt, komm, jetzt trinken wir mal 4 Wochen kein Bier. Mhm. Wir gehen nicht zu Kumpels. Mhm. Da habe ich eigentlich schon um Hilfe gefleht. Mhm. Und da hat er nicht mitgemacht. Mhm. Das finde ich sehr traurig. Wenn ganz klar ist, dass es nur im Alkoholrausch passiert, müsste er als Liebesbeweis zu dir sagen, ich trinke keinen Alkohol mehr, damit das nicht mehr passiert, dass ich dich, die Frau, die ich liebe, schlage. Das müsstest du von ihm verlangen. Oder erwarten zumindest. Aber Silvia, es sind ja 2 Probleme. Das ist das andere ja auch, dass du selbst sagst, und das ist ja auch schon ein großer Schritt, wenn jemand von sich sagt, ich bin Alkoholiker. bin ich, aber wo soll ich hingehen? Ich habe versucht, ich bin zu meiner Ärztin gegangen, die hat gesagt, sie gehören da nicht hin in der Entziehung. Sie kommen sich da verloren vor, weil ich da denn nüchtern auftauche, weil ich mich schäme, betrunken zum Arzt zu gehen, sage ich. Soll ich mich denn erst volllaufen lassen und hier, naja, da schäme ich mich aber. Also es geht ja nicht darum, dass du gleich in eine Entziehung gehst. Jede Klinik, die sich mit Alkoholproblemen auskennt, weiß ja, dass es verschiedene Formen des Alkoholismus gibt, eben auch den du von dir beschrieben hast. Ja. Ich halte diesen Ratschlag von deiner Ärztin mit Verlaub gesagt für ziemlich, ziemlich blöde. Wenn du als Patientin schon sagst, hier, ich brauche Hilfe, ich bin Alkoholiker, bitte verweisen Sie mich an eine entsprechende Institution, dann so eine Antwort zu geben, finde ich sehr schlimm, finde ich unverantwortlich, muss ich sagen. Ich weiß im Moment nicht, ich komme hier nicht raus, ich weiß nicht, wo ich hin soll, wer mir helfen kann. Mhm. Für dich ist ganz klar, du möchtest gerne was verändern in deinem Leben. Auf jeden Fall. Und du möchtest auch aus diesen immer wieder auftretenden Alkoholexzessen raus. Ja. Ja. Ich kann es ja. Was machst du vom Beruf, wenn ich fragen darf? Ich sitze am Telefon. Du sitzt am Telefon, sind wir Kollegen? Ja, wir sind Kollegen. Ich bin tagtäglich Stresssituationen ausgesetzt. Ja. Also, ich habe tagtäglich Stresssituationen, liegen gebliebene Autos auf der Straße für die große Firma, keine Werbung machen. Verstehe. Ja. Das handelst du am Telefon dann. Ja, ja. Weißt du, dass es die AAs gibt, die anonymen Alkoholiker? Ja, weiß ich. Die gibt's aber nur in Berlin. Ich habe mich schon kundig gemacht. Und du wohnst nicht in Berlin? Genau. Ist ein Ende ab. Mhm. Und die sind auch nur zu den Büroöffnungszeiten zu erreichen, wo meistens der Alkoholiker nicht zu erreichen ist. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man auch, wenn man auf dem Land lebt, ich weiß nicht, wie es organisiert ist, aber das ist so ein dichtes Netz der AAs, soweit ich informiert bin, dass man auch, wenn man relativ in der Provinz irgendwo wohnt, dass man auch telefonisch Kontakt zu denen kriegen kann. Ja, eben wie gesagt, zu den Büroöffnungszeiten habe ich schon versucht. Und da hast du keinen angetroffen? Nee. Ich war nur der Anrufbeantworter dran. Ne? Und dann habe ich so eine Suchtberaterin, die mir dann erzählt, ihre Tochter ist drogenkrank. Wo soll ich denn hin, Domian? Darf ich mal fragen, wie weit du Berlinerst so ein bisschen. Daraus schließe ich, dass du doch in der Nähe von Berlin wohnst, oder? Ich bin dort geboren. Ach so, wie weit weg wohnst du von den nächsten... 80 Kilometer. 80 Kilometer. Ja. Gut, das ist nicht so ganz weit. Nö. Das ist nicht so ganz weit. 80 Kilometer von Berlin oder von der nächsten Großstadt? Ja. Von Berlin? Ja. Ja, da muss aber was zu machen sein. Aber da muss wirklich was zu machen sein. Wir werden dir jetzt gerne gleich behilflich sein, noch mit einigen Adressen und Anlaufstellen. Mhm. Ich finde, dass du was unternehmen musst. Ich finde, dass du mehrgleisig was machen solltest. Zum Beispiel eventuell über die anonymen Alkoholiker, dass du zumindest von denen auch noch Informationen bekommst. Und im Extremfall, dass du vielleicht sogar in eine stationäre therapeutische Betreuung gehst für einige Wochen. Hast du darüber nachgedacht schon mal? Oh ja, ja. Da wäre mir meine Ärztin behilflich, das würde sie machen. Ja, dann lass dir dabei helfen, Silvia. Aber ich war jetzt 14 Tage alleine. Mein Lebensgefährte war mit meiner Tochter allein in Urlaub. Und Domian, ich wusste nicht, wohin mit mir. Mir hat was gefehlt, als wenn sie mir einen Arm abgeschnitten hätten. So habe ich mich gefühlt. Weil das Mädel weg war oder weil der Lebensgefährte alle weg war? Alle beide. Ja. Alle beide. Aber du musst jetzt natürlich überlegen, es geht darum, dass du dir selbst hilfst und dass du wieder ein richtig gesunder Mensch wirst. Ja. Und wenn du das mit einem vierwöchigen Aufenthalt in einer Klinik schaffen könntest, wärst du ja umso mehr für dein Kind zum Beispiel auch hinterher da. Ja, natürlich, aber was ist danach? Was ist mit meinen Lebensgefährten? Das ist das nächste Problem. Aber das kann man vielleicht auch im Rahmen dieser Therapie in der Klinik besprechen, wie du dich da verhältst. Du legst mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ich danke dir. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema Etwas Unfassbares ist passiert. In der Technik war heute Gunther Paperitz und ich möchte mich bei meinem Team noch von letzter Woche bedanken, nämlich bei Wolfram Spikowski, Malte Emels, Gudrun Hausen, Roland Lohr, Tim Stienauer, Thorsten Palut, Conny Brückner und Elke Büchter. Also morgen ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet zum Thema Etwas Unfassbares ist passiert. Um 1 sind wir wieder da, hier im Radio bei uns live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss. Bis morgen.